Es geht mir gut, alles klar, kein Problem. Nein, nein, das macht mir nichts aus. Geh du ruhig alleine. Ich habe eh zu tun, du weißt, ich bin gern mal zu Haus. Versteh mich nicht falsch, da stehe ich doch drüber. Ich schätze, das musste mal raus. Uns geht es doch Gold, verglichen mit anderen leben wir in Gefühlssaus und Braus. Okay, vielleicht ist es eher ein Säuseln. Doch keine Leberlauflaus. Huch! Wie das kitzelt, ich kann nicht mehr, Gnade. Ach, ich kleine, kreischende Maus. Ja, ich dich auch. Das war ganz toll, mein Lieber. Tosender Applaus. Erst seit es dich gibt, wie niemals zuvor. Ich bin eine sehr glückliche Fraus.